schädlichen Dornen unendliche Zahl. Der schädlichen Dornen unendliche Zahl. Die Sorgen, die Wollust, die Schätze zu mir. Die Sorgen der Wollust, die Schätze zu mir.